Hallo, hallo, hallo meine lieben Freunde, ich bin Reinhard Hirtler, Österreicher, in Brasilien lebender Missionar. Heute bin ich hier, um euch eine gute Nachricht zu verkündigen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe ich 16 Bücher geschrieben, 17 Bücher geschrieben, 15 oder 18, die Nummer, die vergesse ich. Aber ähnlich kam auch auf dem deutschen Markt heraus mein Buch Sieg über die Sünde. Das Buch hat in Deutsch 174 Seiten. Ein Buch, das ich vor, ich denke, 3 oder 4 Jahren geschrieben habe. Ein Buch, das so viel Leben verändert hat hier in Brasilien und auch in Polen und auch in den Vereinigten Staaten, weil in Englisch und in Polnisch und in Portugiesisch gibt es das Buch schon sehr lang. Und jetzt ist es auch in Deutschland erhältlich beim Aufbruch Verlag in Berlin, mit denen ich so tolle Zusammenarbeit habe schon viele, viele Jahre. Für mich ist eins ganz klar geworden. Und das möchte ich hier mit nur kurzen Worten zusammenfassen über dem Buch. Christen sündigen aus 2 Gründen. Erstens, weil sie sündigen wollen. Wenn ein Christ sündigen will, wenn irgendeine Person sündigen will, auch Gott kann sie nicht von dieser Sünde freisetzen, denn Gott erlaubt uns, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber die meisten Christen wollen ja gar nicht sündigen. Die wollen frei sein von der Macht der Sünde. Warum sündigen sie dennoch? Weil sie nicht verstanden haben, was am Kreuz geschehen ist. Und genau das zeige ich in diesem Buch auf. Ich zeige am Buch auf, dass die Handlung der Sünde und die sündige Natur 2 verschiedene Sachen sind. Und solange ich versuche, die Handlung der Sünde zu bekämpfen, ohne im Herzen ergriffen habe, was am Kreuz geschehen ist mit der sündigen Natur, werde ich mein Leben lang im Kampf gegen die Sünde haben. Wir haben so viele Bibelverse missverstanden, wie zum Beispiel, das Fleisch begehrt auf gegen das Geist. So viele, der Kampf gegen die Sünde, das haben wir alles nach meinem Verständnis missverstanden. Als die Leute ergriffen haben, was im Kreuz geschah mit ihrer sündigen Natur und das im Herzen geglaubt haben, änderte sie auch ihr Benehmen. Eine Frau schickte mir ein Zeugnis, die sagte, Reinhard, 20 Jahre habe ich gegen dieselbe Sünden, die Gewohnheiten immer wieder gekämpft. Ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe alles getan, ich hatte keinen Sieg. Das Buch habe ich gelesen und ich bin frei. Also das Buch Sieg über die Sünde auf Deutsche Weltbar. Hier geben wir das Link, fügen wir ein, hier könnt ihr es erhalten. Herzlichsten Dank und tschüss.